So, also willkommen zum Vortrag Antiquiert über Widersprüche im Queerfeminismus, die sich nicht wegglitzern lassen. Wir sind Sabrina und Koschka. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit feministischer Theorie, haben dazu zahlreiche Artikel geschrieben und Veranstaltungen gemacht, lange auch unter dem Namen MFG, meine Frauengruppe. Es geht uns kurz gesagt darum, eine materialistische, feministische Gesellschaftskritik zu formulieren. Das heißt, wir setzen uns kritisch mit der zweiten Frauenbewegung auseinander, dazu mit der kritischen Theorie und mit psychoanalytischen und marxistischen Feministinnen und versuchen, Erkenntnisse zu formulieren oder theoretische Bruchstücke, die eine angemessene Kritik des derzeitigen Zustands des Patriarchats sind. Dazu gehört auch eine Kritik am Queerfeminismus, der ja heute so der gängigste Feminismus ist. Dazu ganz kurz vielleicht, ich gebe dazu auch dieser Tage einen Sammelband heraus, Feministisch Streiten heißt er, auch mit, der sich eben auch mit diesem Thema, also Kritik am Queerfeminismus, beschäftigen wird und Artikel von Sabrina und von mir enthält. So, aber heute erstmal, mit unserem Vortrag soll diese Kritik am Queerfeminismus auf theoretische Füße gestellt werden. Also welche theoretischen Prämissen und Entwicklungen stecken dahinter? Die sind oft gar nicht sichtbar, weil so diese queerfeministischen Annahmen sich ganz oft selbst als linke und feministische Selbstverständlichkeit setzen, so als gesunder linker Menschenverstand sozusagen, dessen theoretische und politische Voraussetzungen gar nicht mehr genannt werden müssen. Darauf hebt auch der Titel der Veranstaltung ab. Also eben das Wort antiquiert. Also weil wir es eben oft erlebt haben, dass jede Art von Feminismus, der sich nicht in erster Linie mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt argumentiert, als veraltet wahrgenommen wird. Und eben, dass ein Feminismus, der die Zweigeschlechtlichkeit nicht zum überholten oder längst besiegten Feind erklärt, als nicht mehr zeitgemäß wahrgenommen wird, eben als antiquiert. Daher unser kritisches Wortspiel. So, da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Ich verliere ein paar Worte zur Gliederung. Also zuerst wird Sabrina über den Dekonstruktivismus sprechen als die queerfeministische Methode der Erkenntnis und auch der queerfeministischen Praxis. Daran anschließend wird sie vier Kritikpunkte am Queerfeminismus formulieren. Darauf werde ich das Problem mit der Identitätspolitik erläutern. Und im vierten Punkt kommen wir dann zum Gegenentwurf, also was dann ein materialistischer Feminismus wäre. Wiederum mit den Unterpunkten, wie kann eine gute feministische Identitätspolitik aussehen von mir, und Sabrina wird dann den Anspruch an eine feministische Gesellschaftskritik formulieren. Und dann gibt es noch einen Ausblick oder ein Nebenfensterchen wird geöffnet, mit dem Thema Queerfeminismus und der rechte Backlash. So, dann übergebe ich an Sabrina und den Dekonstruktivismus. Ja, also bevor wir zu unserer Kritik des Queerfeminismus und des Dekonstruktivismus kommen, müssen wir erstmal klären, was der Dekonstruktivismus eigentlich ist. Das kann jetzt hier natürlich nur sehr fragmentarisch geschehen und reicht bei weitem nicht aus. Und ich möchte jetzt aber versuchen, den Dekonstruktivismus so grob, sehr oberflächlich ein bisschen vorzustellen. Und bei der Beschäftigung mit dem Dekonstruktivismus habe ich so vier Schwerpunktthemen herausgelesen, mit denen sich der Dekonstruktivismus auseinandersetzt. Und, Moment. Ah, das habt ihr jetzt gar nicht gesehen. Ja. Vier Schwerpunktthemen. Und das erste Thema, mit dem sich der Dekonstruktivismus auseinandersetzt, auch als Reaktion auf die zweite Frauenbewegung, die ja die Kategorie Frau erstmal stark gemacht hat als unterdrückte Gruppe, ist das jetzt eine Reaktion des Dekonstruktivismus, diese Identitäten und hier im Besonderen die Identität Frau zu hinterfragen. Aus dem Grund, weil so eine Identität automatisch Ausschlüsse produziert, also alle, die eben bestimmte Kriterien nicht erfüllen, die sie eben zu einer Genusgruppe die sie mit einer Genusgruppe teilen, sind notwendigerweise ausgeschlossen. Und der Dekonstruktivismus analysiert eben auch, welche wirkmächtigen Voraussetzungen denn da eine Rolle spielen, die eben bestimmte Identitäten als gesellschaftsfähig darstellt und oder als gesellschaftlich akzeptiert darstellt und andere eben marginalisiert und diskriminiert. Und wie gesagt, im Konkreten geht es eben vor allem um die Infragestellung der Kategorie Frauen. Das tun sie, indem sie den Fokus auf die Differenzen zwischen Frauen legen und immer wieder betonen und damit zeigen, dass es sich hier nicht um eine homogene, widerspruchsfreie Gruppe handelt. Und hier hat der Dekonstruktivismus tatsächlich eine wichtige Arbeit geleistet, indem sie eben auch auf die Hierarchien innerhalb von Frauen hingewiesen hat und das erstmal problematisiert hat. Der zweite Schwerpunkt, den ich auszumachen meine, ist eben die Infragestellung von Geschlecht, also von dem Geschlechterverhältnis an sich und von den Geschlechterkategorien an sich, weil sie eben auch hier davon ausgehen, dass dieses Geschlechterverhältnis ein Ergebnis eines Machtregimes ist, das eben auf der Heterosexualität beruht und alle, die dieser Heteronormativität nicht entsprechen, sind notwendig ausgeschlossen. Und deswegen eben auch die Kritik an dieser Zweigeschlechtlichkeit, dass sie eben versuchen zu destabilisieren, in Frage zu stellen, mit dem großen Ziel am Ende eben die Zweigeschlechtlichkeit zu überwinden. Und sie schauen, der Dekonstruktivismus schaut sich jetzt nicht mehr die strukturellen Ursachen an, wie so ein Geschlechterverhältnis entsteht, weil sie eben davon ausgehen, dazu komme ich dann später nochmal genauer, dass es so einen strukturellen Gesamtzusammenhang gar nicht gibt, sondern sie schauen, wie die Zweigeschlechtlichkeit sich in der Interaktion zwischen den Akteuren immer wieder herstellt. Das ist so den Fokus, den sie setzen. Und da gibt es zum Beispiel Stefan Hirschauer, ein Soziologe, und der auch dieses Undoing Gender Konzept weiterentwickelt hat, der sagt, in den Strukturen ist zwar die Möglichkeit der Geschlechterdifferenz angelegt, aber ob und wie sich das Geschlechterverhältnis darstellt in der Praxis, ist sehr von der Interaktion zwischen den Akteuren abhängig und ist sehr situationsspezifisch und ist eben eine sehr individuelle Konstruktion zwischen den Akteuren. Und er und auch alle anderen Dekonstruktivistinnen sagen eben, dass dieses Geschlechterverhältnis also nichts biologisch Determiniertes ist und man das mit der Biologie nicht begründen kann. Ebenso lehnen die meisten eben auch so eine klassische feministische Sozialisationstheorie ab, weil sie sagen, wenn man eben von einer geschlechtsspezifischen Sozialisation spricht, dann ist das ähnlich deterministisch, wie wenn man halt sagt, es beruht alles auf Biologie. Und würde eben, weil so ein klassischer Feminismus immer davon gesprochen hat, es gibt eben Männer und Frauen und wir kümmern uns um die Unterdrückung der Frau und das ist unser Thema. Und damit zementieren sie sozusagen so die Kritik, die dekonstruktivistische Kritik, immer wieder die Zweigeschlechtlichkeit. Und da der Dekonstruktivismus davon ausgeht, dass dass das Geschlechterverhältnis sich in der Interaktion herstellt, ist es dadurch eben auch möglich, Umdeutungen vorzunehmen, eben durch ein entsprechendes bewusstes Sprachhandeln Umdeutungen vorzunehmen und so auch Geschlechtergrenzen zu überschreiten. Wir haben es hier mit einem recht kulturalistischen Genderbegriff zu tun, der eben so ein Geschlechterverhältnis innerhalb von spezifischen kulturellen Denk-, Wissens- und Repräsentationssystemen verortet. Der dritte Schwerpunkt ist die Anerkennungspolitik. Hier geht es um die Akzeptanz von marginalisierten Identitäten, die jetzt erstmal überhaupt Thema wurden, also jenseits von der Kategorie Frau auch. Es geht hier in dieser Anerkennungspolitik eben auch darum, so eine westliche kulturelle Dominanz ein Ende zu setzen und für ein Nebeneinander, relativ wertfreies Nebeneinander von Kulturen zu plädieren. Und das ist was vor allem, wo womit sich vor allem der Queerfeminismus auseinandersetzt, also mit dieser Anerkennungspolitik und sich auf die Fahnen geschrieben hat. Sie fordern eben jetzt die, die Akzeptanz von pluralen Identitäten ein und versuchen eben wirklich alles so marginalisierte, verworfene, diskriminierte Identitäten zum Thema zu machen und sie ins Blickfeld zu rücken. Und zwar sind das eben alles Identitäten, die in der Zweigeschlechtlichkeit nicht aufgehen, die sie jetzt hier zum Thema machen. Und auch hier hat der Queerfeminismus eine sehr, sehr wichtige Arbeit geleistet, indem er eben genau darauf hingewiesen hat und marginalisierte Identitäten wie zum Beispiel Transsexualität, Intersexualität überhaupt erstmal zur Sprache gebracht hat und denen eben auch ein Sprachrohr gegeben hat in der Gesellschaft. Und die vierte wesentliche Schwerpunkt ist eben die Kritik an den sogenannten großen Erzählungen oder Metaerzählungen. Und das ist eben eine direkte Kritik am klassischen oder materialistischen Feminismus mit ihrem Patriarchatskonzept, das der Dekonstruktivismus ablehnt, weil er sagt, dieses Patriarchatskonzept, also es gibt eben Männer, ich breche es jetzt runter, Männer und Frauen und auf der ganzen Welt existiert eben eine Unterdrückungsmechanismen, die eben die Frauen, nur die Frauen unterdrücken und die werden eben von so einer männlichen Herrschaft unterdrückt. So mal ganz runtergebrochen, das Patriarchatskonzept. Und dieses ist ihnen, dem Dekonstruktivismus, viel zu universalistisch gedacht und er würde eben die unterschiedlichen Formen von Hierarchien, die es daneben noch gibt, einfach übergehen. So weist zum Beispiel Gloria Joseph darauf hin, dass es ja durchaus dass weiße Frauen durchaus Macht über schwarze Männer haben, aufgrund von rassistischen Logiken. Heinz-Jürgen Voss zum Beispiel kritisiert diesen materialistischen Feminismus auch dafür, dass er eben immer wieder mit diesen Kategorien männlich und weiblich arbeitet und sagt, das behindere jedes wissenschaftliche Denken und dadurch, dass eben immer wieder von Frauen und Männern die Rede ist, zementiert dieser Feminismus sozusagen auch erst die Zweigeschlechtlichkeit als eben quasi unabänderlich und quasi natürlich. Und auch so eine materialistisch-marxistischen feministische Auseinandersetzung kritisiert der Dekonstruktivismus, weil er eben negiert, dass es eine alles bestimmende ökonomische Struktur gibt, die irgendwie das Geschlechterverhältnis bestimmen und hervorbringen soll. Das ist ihnen viel zu eurozentrisch gedacht und sie kritisieren eben, dass man einfach nur von unserer Gesellschaftsordnung sozusagen die auf andere projiziert und damit andere Gesellschaftsformen, Organisationsformen kolonisiert dadurch wieder. Und grundsätzlich sind sie eben der Überzeugung, wie Donna Haraway das auch beschrieben hat, Zitat, es gibt keinen Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte. So, das sind so die vier Schwerpunkte, die ich auszumachen meine im Dekonstruktivismus, die so die wichtigsten Themenfelder betreffen. Und jetzt kommen wir zu der Kritik, die natürlich auch nur sehr fragmentarisch hier vorgestellt werden kann und sich ungefähr eben an diesen vier Schwerpunkten natürlich auch orientiert. Der erste Kritikschwerpunkt, der eben vorgebracht wird gegen den Dekonstruktivismus und den Queerfeminismus, ist eben, dass sich der Dekonstruktivismus, ohne es zu wissen, eigentlich mit dem Neoliberalismus gleich macht und den sozusagen hofiert. Um das zu verstehen, muss man sich erstmal ganz kurz vorstellen, was den Neoliberalismus eigentlich ausmacht. Gekennzeichnet ist er ganz zentral eben, oder das ist das, was sich geändert hat durch so eine Globalisierung, die jetzt auch ganz andere Individuen hervorbringt, also die ihre Subjektwerdung sozusagen sich ganz anders gestaltet als vorher. Nun ist es eben wichtig, flexibel zu sein und seine individuellen Erfahrungen, Kompetenzen als wichtigste Ressource einzubringen auf dem Arbeitsmarkt. Also wir haben jetzt nicht mehr den disziplinierten, fleißigen männlichen Arbeiter, der am Fließband irgendwie produziert, sondern nun sind alle auf dem Arbeitsmarkt, also Frauen wie Männer und alle eben angehalten, ihre individuellen Ressourcen, Kompetenzen mit einzubringen. Und das strukturiert eben das Geschlechterverhältnis auch oder hat einen großen Einfluss eben auch auf das Geschlechterverhältnis und strukturiert es neu. Also das klassische Familienernährermodell ist passé und es müssen nun eben versuchen, wirklich alle sich mit ihren individuellen Fähigkeiten einzubringen auf dem Arbeitsmarkt. Das ist jetzt aber keine Form neuer Freiheit oder irgendwelche Glücksverheißungen, daran gibt es nicht, sondern es ist lediglich eine neue Form der Totalität. Und diese Totalität drückt sich eben so aus, dass es nicht mehr eine Anpassung an ein starres vorgegebenes Lebensmodell ist und so eine vorgegebene Biografie, sondern nun sind die Subjekte angehalten, multiple Identitäten in sich zu vereinen. Es gibt hier also eine sogenannte Norm der Abweichung, also flexibel auf den Arbeitsmarkt zu reagieren. Und Tove Soiland hat eben hier diese Identität, diesen Neoliberalismus mal gut beschrieben. Sie sagt, Zitat, die ideologische Zuschreibung ist nicht mehr ein Geschlechterstereotyp, sondern die Anrufung, alles ist möglich. Das Geschlecht soll kein Hinderungsgrund mehr sein. Also der Neoliberalismus propagiert, allen ist alles möglich, Geschlecht gibt keinen Lebensweg mehr vor. Das ist zum einen gleichzeitig eine Auslöschung der Zuständigkeiten der Frauen für den Reproduktionsbereich, aber in der Realität ist es ja dann eben doch so, dass eben nach wie vor meistens die Frauen für den Reproduktionsbereich zuständig sind. Also wird eben gerade durch diese Entnennung ist jetzt wieder ein Stabilisator dafür, dass eben dieses Geschlechterverhältnis wieder funktioniert. Es ist also eine kaum zu benennende Zuständigkeit, weil sie irgendwie auf Freiheit zu basieren scheint. Also du auch als Frau entscheidest dich halt selber, willst du Kinder, willst du nicht, willst du Karriere machen und für was, ja, wo sind deine Interessen? Also es scheint eben auf Freiheit zu basieren und keinen vorgegebenen Lebensweg da zu geben. Und hier haben wir es also mit einer Geschlechtersegregation zu tun, die sich immer wieder reproduziert, indem man eben genau von diesen Zuschreibungen absieht. Also es ist halt hier keine richtige Kritik mehr möglich, weil gesagt werden kann, naja, du hast dich ja selbst dafür entschieden, das so zu tun. So, ne? Und das ist gerade jetzt im Moment der Aspekt, der eben das Geschlechterverhältnis wieder stabilisiert. Und genau hier gibt es dann eben auch die Parallelen zu diesem queeren Pluralismusgedanken, der eben auch hybride, nicht festgefahrene Identitäten behauptet oder darauf abzielt und nicht erkennt, dass das eigentlich auch nur die aktuelle Subjektivierungsweise, die es sowieso im Neoliberalismus schon gibt, widerspiegelt. Der queere Pluralismus-Gedanke sieht eben vor, dass man sich irgendwie bis zu einem gewissen Punkt zumindest irgendwie die Identitäten auch aussuchen kann oder andere Identitäten für sich verwerfen kann. Es gibt also keinen strukturellen Zwang, dahinter eine bestimmte Identität anzunehmen oder eben nicht. Und sie verkennen hier eben, dass das lediglich eine Anpassleistung an reale gesellschaftliche Erfordernisse sowieso schon ist. Also es ist weniger subversiv, als es erscheint. Kritisiert werden hier vom Dekonstruktivismus vermeintlich homogene Identitäten, die es so eben auch nicht mehr gibt. Und hier hat auch wieder Tove Soiland diese Kritik sehr schön zusammengetragen. Sie sagt, Zitat, hier feiert die Klage über normative Zuschreibungen zu genau dem Zeitpunkt Hochkonjunktur, wo eben diese Normen gesamtgesellschaftlich massiv an Bedeutung verlieren. Beide, sowohl der Queerfeminismus als auch der Neoliberalismus, suggerieren, dass die Gestaltung des Geschlechterverhältnisses irgendwie in den eigenen Händen liegt und sie vereint eben auch der Kampf gegen jede große Erzählung, so wie es eben der Marxismus oder der Feminismus versucht haben, die Welt zu erklären. Und da sind wir dann bei dem zweiten Schwerpunkt, Kritikschwerpunkt, dass so der Vorwurf, sie nämlich die Existenz einer globalen kapitalistischen Weltgesellschaft verleugnen und sagen, dass diese eben nicht existiert. Sie heben nur noch auf kulturelle Kontexte ab, die irgendwie im Nebeneinander existieren. Und es gibt eben so der Dekonstruktivismus eben keinen systemischen Zusammenhang mehr, sondern alles beruht eben oder sind eben kulturelle Eigenheiten, die irgendwie nebeneinander existieren. Und die Wertabspaltungskritikerin und Marxistin Roswitha Scholz nennt das eben Entwirklichung durch Konkretion. Wenn von Strukturprinzip die Rede ist, so wie es Butler auch macht, so ist da die heterosexuelle Matrix gemeint, die aber eben so ein Diskursphänomen ist, der sich durch Sprachhandeln immer wieder herstellt. Also es fehlt sozusagen der Strukturzusammenhang. Und daran hat eben auch die Cornelia Klinger ihre Kritik formuliert. Sie sagt, das Bestreben, universelle Aussagen zu vermeiden, kommt einer Selbstaufgabe des Feminismus gleich. Sie versteht eben diesen Feminismus als Aneignung der weiblichen Geschichte, der weiblichen Unterdrückungsgeschichte und meint eben auch die Analyse, was eint uns, was ist das Gemeinsame innerhalb dieser Genusgruppe und versucht eben, oder so ein Feminismus sollte eben versuchen, diese monotone Ähnlichkeit hinter den ganzen Differenzen zwischen Frauen zu fassen. Und das geht eben mit der Butlerschen Gesellschaftsanalyse nicht. Das Geschlechterverhältnis wird im Dekonstruktivismus nur noch eine Frage von Normen und Ein- und Ausschlüssen in soziokulturellen, außerökonomischem Bereich. Und das ist eben genau das, was der Cultural Turn auch meint, dass jetzt hier wirklich auch die Differenzen abgehoben wird auf die verschiedenen Kulturen, die da irgendwie nebeneinander existieren würden, abhebt. Und dann bleibt eben, wenn man halt nicht von so einem Strukturzusammenhang ausgeht, bleibt dann eben nur noch die Analyse, dass es sich bei den Geschlechterverhältnissen um zwar irgendwie sich doch regelmäßig reproduzierende Normen, heterosexuelle Normen handelt, die irgendeinem überkommenen Wertvorstellung entsprechen und sich vielleicht in einer moderneren Gesellschaft irgendwann erledigt haben, weil eben dieses Geschlechterverhältnis nur als Ergebnis eines Handelns, eines Sprachhandelns wahrgenommen wird. Und das ist das, was eben das Doing Gender meint, was zum Beispiel Wetterer und Gildemeister praktizieren. Sie schauen sich an, und da gibt es durchaus brillante Analysen auch, wie sich das Geschlechterverhältnis immer wieder herstellt. Aber sie schauen nicht dahinter oder sagen auch, da existiert auch nichts. Sie schauen nicht, was sind die Ursachen dafür, dass sich diese Logiken immer wieder so zuverlässig reproduzieren. Also so auf diese Ebene kommen sie halt nie, weil sie eben auch sagen, dass es diesen gesellschaftlichen Strukturzusammenhang gar nicht gibt. Sie verneinen also, dass es eine von Westeuropa ausgehende Prozess der kapitalistischen Vergesellschaftung gab und gibt, der eben die Herrschaft der Wertform in jedem Winkel der Welt durchsetzt. Und diese Wertform wird eben durch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung immer wieder aufrechterhalten. So wäre halt eine marxistisch-feministische Analyse. Und sie negieren, dass es eben so ein allumspannendes Weltsystem gibt. Und Roswitha Scholz formuliert da eben auch ihre Kritik an diesem Punkt, am Dekonstruktivismus. Sie sagt, Zitat, ausgerechnet in einer Zeit, in der große Krisen sozialer, ökonomischer und ökologischer Art die Welt erschüttern, sind Großtheorien, die die globale Krisenlage begrifflich erhellen könnten, in Verruf geraten. Stattdessen hebt eben der Dekonstruktivismus und der Queerfeminismus auf die Betonung der Differenzen ab innerhalb der Identitäten und auf die kulturellen Eigenheiten. Und da wären wir halt auch bei dem dritten Kritikschwerpunkt, und das ist eben, dass sie diese Differenzen, auf die sie immer abheben, überbetonen und nicht erkennen oder gar nicht den Versuch unternehmen zu schauen, was ist denn da ein Einendes oder Gemeinsames. Es ist also ein Kulturalismus, der nur auf die Aneinanderreihung von Differenzen abhebt, ohne einende Struktur dahinter. Und das Ziel ist eben wirklich möglichst wertfrei Differenzen aneinander zu reihen. Und das hat aber eben große Auswirkungen auf so eine gesellschaftliche Analyse. Und Cornelia Klinger hat das mal, wie ich finde, in ein sehr passendes Bild gebracht. Sie sagt, Zitat, vor lauter Respekt vor den verschiedenen Bäumen verleugnen sie die Existenz des Waldes. Und das, genau diesen Strukturzusammenhang nicht zu sehen, hat eben Folgen in der Art, dass zum Beispiel Messmer sagt, wir sollten nicht mehr von weiblicher Genitalverstümmelung sprechen und das eben eher wertfrei haben will und von Genitalbeschneidung sprechen will, weil es wäre ja wieder viel zu eurozentrisch gedacht von uns aus jetzt das so zu analysieren, dass das irgendwie ein frauenverachtendes oder menschenverachtendes Praktik ist. So, ne? Also das ist wieder unsere eurozentrische Sicht. Genauso wie auch Butler sagt, dass eben die Burka nicht kein frauenunterdrückendes Symbol ist, sondern vielmehr jetzt habe ich meinen Faden verloren. Sondern wie sie sagt, ich habe die Zitate gesucht, genau. Sie sagt, die Burka ist eben Schutz vor Scham, eine Übung in Bescheidenheit. Und der Verlust der Burka, die Kritik und der Verlust der Burka kommt eben einer Zwangsverwestlichung gleich. Also sowas, das sind dann sozusagen die Folgen, die das mit sich bringt, wenn man eben versucht, kulturelle Eigenheiten irgendwie wertfrei nebeneinander zu stellen und nicht mit so einer westlichen Arroganz ihrer Ansicht nach versucht, das zu werten. Wir hingegen und so ein materialistischer Feminismus geht eben davon aus, dass es eine von Europa ausgehende Weltgesellschaft gibt, die eben voneinander unabhängige Kulturen überhaupt nicht mehr zulässt. Und diese Weltgesellschaft, die sich in jede Nische der Welt ausbreitet, strukturiert eben auch die geschlechtlichen Kollektive. Und das hat eben auch Roswitha Scholz einmal gut auf den Punkt gebracht. Sie sagt, Zitat, so zutreffend es sein mag, dass die soziale Lage schwarzer Frauen in US-amerikanischen Ghettos sich von der Lage moderner, weißer Mittelschichtsfrauen unterscheidet, so gewiss ist auch, dass die Existenz schwarzer Frauen von modernen Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen nicht unbeeinflusst geblieben ist. Also es gibt hinter dieser Differenz eben was Gemeinsames und das gilt es eben zu analysieren. Und das fehlt dem Dekonstruktivismus. Und das bedeutet eben nicht, dass aus so einer materialistischen Warte aus die Ungleichheit innerhalb eines Kollektivs negiert wird. Also die ist durchaus vorhanden und das sehen auch materialistische Feministinnen. Aber das widerspricht sich eben nicht, dass man eben auch versucht, das Gemeinsame zu erkennen und was das Einende und das Strukturelle hinter dem Geschlechterverhältnis ist. Der Dekonstruktivismus bleibt dann im Gegensatz dazu recht erkenntnisarm, indem er den Fokus setzt auf individuelle Erfahrungen und Betroffenheiten, die total wichtig sind zu artikulieren. Aber er bleibt eben dabei stehen, ohne das gemeinsame Strukturelle dahinter zu analysieren. Und das hat auch einmal Jutta Sommerbauer in ihrem Buch Differenzen zwischen Frauen kritisiert. Sie sagt, Zitat, die Kritik wird aufgegeben zugunsten einer dubiosen Vielfalt, die nichts mehr erkennen kann. Und damit komme ich dann zu dem vierten Kritikschwerpunkt, den ich ausmachen konnte. Und die bezieht sich eben auf die Identitätskritik des Dekonstruktivismus, der sich nämlich so die Kritik eher als unreflektierte Identitätspolitik entpuppt. Unreflektiert deswegen, weil sie unbewusst vonstatten geht. Also ihnen ist nicht klar, dass sie oft nicht klar, dass sie Identitätspolitik betreiben. Und diese Politik sieht eben so aus, dass Identitäten immer vielfältiger werden, nebeneinander gestellt werden und es zu einer stärkeren Thematisierung von Identitäten kommt, aber das ist eben noch lange keine Kritik an Identitäten. Es geht ihnen also lediglich um Anerkennungspolitik, das soll jetzt nicht abwertend klingen, sondern Anerkennungspolitik ist total wichtig, aber sie versuchen eben nicht den strukturellen Charakter dahinter und den Zwang zu Identitäten zu hervorzuheben oder zu erkennen. Und hierbei handelt es sich dann eben um eine kulturelle Verkürzung und so eine Gesellschaftsanalyse wird eben aufgegeben zugunsten einer um Vollständigkeit bemühten Identitätsaddition, die es einfach immer vielfältiger wird, diese Identitäten, die es alle gibt. So ein materialistischer Feminismus, und den machen auch wir, gehen aber davon aus, dass Geschlecht, das Geschlechterverhältnis ein omnirelevante Basisklassifikation ist, die eben eine strukturbildende Wirkung hat, also notwendig wichtig ist für die Existenz des Kapitalismus. Ohne dieses Geschlechterverhältnis und die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung könnte der Kapitalismus nicht existieren. Und dieses Geschlechterverhältnis ist eben derart ein Zwang, dass sich niemand davon entziehen kann. Also das heißt nicht, dass jetzt alle wir alle gleichgeschaltet sind und alle genau irgendwie die gleichen Männer und Frauen sind, aber wir alle sind mit diesem Geschlechterverhältnis konfrontiert und müssen uns irgendwie mit unserer individuellen Biografie dazu verhalten und uns positionieren zu diesem Geschlechterverhältnis. Also mit dem sind alle Menschen auf dieser Welt konfrontiert, mit diesem Zweigeschlechtssystem. Und das eben diesen Zwang zu Identitäten, das sieht eben der Dekonstruktivismus und der Queerfeminismus vor allem auch nicht, sondern sie sehen da ja so einen gewissen Spielraum, was eben das anbelangt, welche Identitäten sozusagen ich für mich annehme und welche ich verwerfe. Und an dieser Form hat eben auch Tja Kunstreich seine Kritik formuliert. Er sagt, Zitat, in dem Maße, wie Identität als subjektiv Konstruierte wahrgenommen wird, wird der gesellschaftliche Zwang zur Identität ausgeblendet, dessen Erkenntnis die Grundlage der Kritik und der Emanzipation wäre. So, und mit dem Thema der Identitätspolitik und Kritik, das führt jetzt Koschka nochmal ein bisschen. Und mit der Emanzipation auch. Und der Emanzipation natürlich. Ja, genau. Ich mache weiter an dem Punkt der Identitätspolitik. Ich wollte das eigentlich später machen, aber ich mache das jetzt mal kurz oder auch nicht. Ich habe das Bedürfnis, gerade nochmal zwischenzuschalten, dass wir also die ganze Zeit halt von dem Queerfeminismus und den Queerfeministinnen sprechen und dass es nicht bedeutet, dass wir uns denen als ein total homogenes Gebilde vorstellen, sondern wir wissen sehr wohl, dass es da halt eine bestimmte Bandbreite gibt und dass der auch auf sehr verschiedenen Ebenen stattfindet. Also dass es da eine akademische Theorieproduktion gibt und auch, dass er in der Subkultur halt auch einen großen Platz hat und darin ja auch nochmal in verschiedene Lager zerfällt, die sich ja zum Teil auch durchaus nicht freundlich gesinnt sind. Und dass es ja aber trotzdem gemeinsame Prämissen und theoretische Grundlagen gibt, die aber eben, glaube ich, oft recht selten erwähnt werden. Und aufgrund deren man das Ganze dann halt doch unter so einen Begriff wie Queerfeminismus subsumieren kann. Und darunter fallen eben zum Beispiel der Dekonstruktivismus als eben diese zugrunde liegende Methode, dass man halt die Dinge aufgrund der Erkenntnis ihrer Konstruiertheit auch wieder dekonstruieren könnte und eben diese vier Kritikpunkte, die Sabrina dargestellt hat. Genau, in diesem Sinne werde ich jetzt auch weiterhin von den Queerfeminismen sprechen. Identitätspolitik ist das große Schlachtfeld queerfeministischer Politik, ist ihr Anfang und oft leider auch ihr Ende. Zu verzeichnen ist, wie Sabrina das ja schon dargestellt hat, eine immer größere Bandbreite an Identitäten. Also zum einen hat man ja diese recht etablierten Selbstbezeichnungen von Homosexuellen als Schwulen und Lesben, also die spätestens seit der zweiten Frauenbewegung und der zweiten Schwulenbewegung etabliert sind. Und die Bisexuellen, die zumindest begrifflich auch etabliert sind, wenn eben vielleicht auch nicht im Grade der gesellschaftlichen Akzeptanz. Dann gibt es Geschlechtsidentifizierungen wie Trans, Inter und Agender und Selbstbeschreibungen wie Pan und Asexuell, die vielleicht eher neueren Datums sind. Sowie Spielarten und Selbstinszenierungen wie Questioning, Poly, Butch und Femme, Dominant und Submissiv, die jeweils halt aus verschiedenen Kontexten und Subszenen kommen. Dieser Reigen geht dann nahtlos weiter mit Kategorien jenseits von Geschlecht und Sexualität, mit Schwarz, of Color, AkademikerInnen und dennoch von Klassismus betroffen und auch ableisiert, also der Selbstauskunft, ob man behindert ist oder nicht, oder ob einen die Gesellschaft behindert macht oder nicht, eher so rum. Identität wird dabei fetischisiert, das heißt eine Form des politischen Ausdrucks, die nicht eigene und fremde Identitäten als Maß der Dinge setzt, ist gar nicht mehr denkbar. Auffällig daran ist, dass Identitätskritik und das Feiern von Identität einander ständig abwechseln. Also auf der einen Seite wird eben betont, dass Menschen aufgrund ihrer Vielfalt nicht kategorisierbar seien, wie das ja eben auch schon ausgeführt wurde. Auf der anderen wird eben genau das laufend versucht. Eben immer neue Kategorien werden geschaffen, in denen eine Gruppe oder ein Grüppchen sich dann endlich wiederfinden sollen kann. Dabei werden vor allem geschlechtliche und sexuelle Merkmale zu Identitäten verhärtet, die anerkannt und respektiert werden sollen und auf gar keinen Fall zur Verhandlung stehen. Also dieser Fokus auf der Repräsentation marginalisierter Gruppen und auf Identitäts-, auf Anerkennungspolitik ist, glaube ich, schon eine größere politische Tendenz, die eben auch mit dem Neoliberalismus zusammenhängt. Also die gibt es in vielen Ecken der Gesellschaft, aber der Queerfeminismus fungiert hier als so eine Art Vorreiterin. Dieses Absolutsetzen von Identität geht damit einher, dass den Aktivistinnen eben dieser subjekttheoretische Zusammenhang verloren gegangen ist. Dass wir nämlich sehr wohl von gesellschaftlichen Strukturen geprägt und durchdrungen sind, aber, und das ist das Wichtige, als Subjekte nicht mit ihnen eins fallen. Also vielmehr haben wir eben dieses bürgerliche Subjekt, das sich mit dem Kapitalismus herangebildet hat, samt seinen Lüsten und Fixierungen und mit denen es eben in einer unaufhörlichen Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Anforderungen verwoben ist und, woran es sich entwickelt und ausbildet. Zum Beispiel, welche Wege der sexuellen Triebbefriedigung sich als geeignet erweisen und welche eben einfach zu stark sanktioniert werden, entscheidet sich entlang der Strukturen des warenproduzierenden Patriarchats, in dem wir halt leben. Aber es entscheidet sich in jedem einzelnen Individuum und dessen ganz konkreten Sozialisations- und Alltagserfahrung. Dass zum Beispiel die meisten Subjekte dominant heterosexuell empfinden und leben und eine Minderheit homosexuell, heißt nicht, dass etwa die lesbischen Erfahrungen zweier empirischer Lesben komplett gleich wären. Also dass beide exakt dieselben Vorlieben und dieselben Erfahrungen aufzuweisen hätten. Also ich meine damit sowohl libidinöse als auch Diskriminierungserfahrungen. Wenn man nicht in den queeren Diskussionen steckt, klingt das vielleicht ein bisschen nach einer Binsenweisheit, dass eine sexuelle Identität wie Lesbe ganz unmöglich die vollständige Lebensrealität und die libidinösen Konflikte eines Individuums abbilden kann. Also dass eben die Kategorie Lesbe keine ist, in der die einzelne Lesbe halt komplett erklärbar wäre oder aufgehen würde. Aber eben genau das wird in Identitäten im Queerfeminismus da wird das von ihnen verlangt. Also jede und jeder soll eine Identität finden, in der er oder sie voll aufgehen kann, die eben so einen völligen Zusammenfall von Individuum und Kategorie leistet und so das Gefühl bereitstellt, ah, das bin ich, da finde ich mich wieder. Und das Kritisierenswerte daran ist, wie das Sabrina ja eigentlich auch gerade schon dargestellt hat, dass die Kategorien eben kaum noch gesellschaftstheoretisch rückgebunden werden. Also ein Feminismus, der nur nach Identitäten verhandelt, kann eben nicht mehr reflektieren, dass Frausein im kapitalistischen Patriarchat ein Strukturelement ist, ein ganz wesentliches, das immer Zwangscharakter trägt. Also er sieht nicht, so ein Feminismus, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Individuen in jedem Fall in einem leidvollen Widerspruch zu der Kategorie Frau stehen, in die die Individuen sich irgendwie fügen müssen und irgendwo einen Weg finden müssen, wie sie damit klarkommen, Frau sein zu müssen. Das gilt in besonderem Maße für Lesben- und Transleute, aber auch Cis-Frauen und Heteras haben eine gewaltvolle weibliche Sozialisation hinter sich, mit der sie ihre individuellen Triebkompromisse schließen mussten. Und auch sie bewegen sich in einer sexistischen Alltagswelt. Feminismus könnte bedeuten, ein bisschen Abstand zu gewinnen vom Zwang der Zurichtung hinsichtlich Geschlecht und Sexualität. Also diesem Zwang ein Nein entgegenzusetzen und die Kraft aufzubringen, in diesem Nein zu verharren. Das ist eine feministische Haltung, die ich so beschreiben würde, im Patriarchat Frauen zu sein, ist halt scheiße, aber ich versuche die Zumutung zu bekämpfen und mich ihnen zu verweigern, wo es geht. Nein sagen ist ja bekanntlich die erste feministische Tugend. Queerfeminismus schafft es eben oft, Nein zu sagen, eben zu dieser Kategorie Frau, setzt aber dann eben darauf, neue Identitäten aufzumachen. Also er schafft es halt nicht, in diesem Nein zu bleiben, was ich für eine große feministische Tugend halte. Sondern der Queerfeminismus macht neue Identitäten auf und fragt nicht, welchen gesellschaftlichen Sinn und Zweck der Zwang zur Identität hat. Die Folgen dieser verabsolutierten Identitätspolitik sind dann so eine übergroße Anfälligkeit für Verletztheit, eine fehlende Bereitschaft, von den eigenen beschissenen Erfahrungen zumindest punktuell zu abstrahieren und auf Distanz zu gehen. Und führt letztlich zum Ausschluss von Kritikerinnen und auch zu einer fehlenden inhaltlichen Auseinandersetzung. Das ist halt leider verbunden mit einem theoretischen sich dumm halten und einer mangelnden Beschäftigung mit der feministischen Literatur und Geschichte der letzten Jahrzehnte. Also das hat dann auch ganz viel mit so einem ausgeprägten Moralismus zu tun, dass man nur das Richtige spricht, tut und liest, was eben bedeutet, dass man das Allermeiste überhaupt nicht liest. Andererseits resultiert daraus oft so eine Machtlosigkeit gegenüber der politischen Realität, also eine mangelnde Fähigkeit auf gesellschaftliche Ereignisse und Entwicklungen, die sich außerhalb der queeren Blase ereignen, realpolitisch zu reagieren und Bündnisse einzugehen, die ja immer auch kompromisshaft sind. Mit den Ausführungen über den Zusammenhang von Queer und Neoliberalismus wollen wir nicht sagen, dass Queerfeminismus irgendwie der erste Feminismus wäre, der von einem bestimmten Zeitgeist geprägt ist. Also davon können wir als Materialistinnen nicht ausgehen, sondern dass es immer einer bestimmten gesellschaftlichen Konstellation bedarf, dass bestimmte Gedanken halt nicht nur in Einzelnen aufkommen, sondern quasi massenfähig werden und Leute wirklich zu Hunderten und Tausenden auf die Straße gehen. Das ist ja immer durch sozioökonomische Konstellationen bedingt. Zum Beispiel gehört es zu den Konstitutionsbedingungen der zweiten Frauenbewegung, dass seit Anfang der 70er Jahre in der westlichen Welt immer mehr Frauen in den kapitalistischen Produktionsprozess reingezogen wurden. Also vor allem eben aus ökonomischen Zwängen und eben gezwungen waren, sich einen Beruf zu suchen. Und dass es eben einfach schnöde ökonomische Notwendigkeiten sind, ist damals im Enthusiasmus, mit dem die Frauen auf die Straße geströmt sind und ihre Frauenzentren und Frauenpläne und Frauenzeitschriften gegründet haben, sicher auch nicht immer reflektiert worden. Also natürlich ist jeder Feminismus Kind seiner Zeit und muss politische Antworten auf den aktuellen Stand der Frauenfrage finden. Aber kritisch wird Feminismus erst, wenn er seine eigene historische Bedingtheit hinterfragt. Also wenn er quasi die Bedingungen der Möglichkeit zur Frauenemanzipation versucht auf den Punkt zu bringen. Und für diese feministische Selbstreflexion braucht es einen doppelten Emanzipationsbegriff. Stichwort? Okay. Genau, also ich habe es mal... Ups. Jetzt war ich... Das ist gar nicht schlimm. Ja. Einen doppelten Emanzipationsbegriff. Nee. Wieso macht? Ja, aber man sieht es nicht hier. Oh. Also wir sehen es. Ah, da ist der doppelte Emanzipation. Genau, was wir mit dem zweiseitigen Pfeil, der meint natürlich Dialektik, aber wir fangen von oben an. Also die erste Form der Emanzipation habe ich so versucht zu beschreiben, Feminismus als Identitätspolitik muss halt weiterhin ein selbstbewusster Kampf für die Rechte von Frauen weltweit sein, für politische und ökonomische Teilhabe, für sexuelle Selbstbestimmung. Also es geht da quasi um eine bürgerliche Emanzipation im Rahmen des Bestehenden. Also bürgerlich im Sinne, was macht die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft möglich? Und das sind eben in ganz vielen Dingen einfach Rechte und gesellschaftliche Zustände, die für Männer selbstverständlich sind und die Frauen halt immer wieder erkämpfen müssen. Und die zweite Form habe ich als utopische Emanzipation beschrieben, die eben versucht, den Blick zu weiten auf die zugrunde liegenden Strukturen und die bestrebt ist, das kapitalistische Patriarchat und damit das bestehende frauenverachtende Geschlechterverhältnis abzuschaffen. Also das ist, kann man eben auch als kommunistische Perspektive beschreiben. Also das, das steht da nicht, darum sage ich es nochmal, dass die Abschaffung des Patriarchats mit der Abschaffung des Kapitalismus einhergehen muss, das ist vorausgesetzt. Genau, ein kritischer, selbstreflexiver Feminismus muss diese beiden Ebenen trennen und in ihrer Wechselbeziehung zueinander betrachten. Also das ist quasi der Fall. Also auf der einen Seite muss ja Identitätspolitik von Frauen sein und auf der anderen Seite ideologiekritisch, geschichtsbewusst und theorieaffin. Und damit, nur damit kann er sich in die Lage versetzen, ein utopisches Bewusstsein zu entwickeln. Und eben auch Handlungsspielräume auszumachen. Der Queerfeminismus, weil er eben recht einseitig auf Identitätspolitik fixiert ist, trennt diese Ebenen nicht. Also er verwechselt ständig Utopie und Realpolitik. Was dann so erkennbar ist an gelegentlich auftretenden, an so einer gelegentlich auftretenden teeniehaften Verbalradikalität, also die auch gar nicht uncharmant ist, dass man irgendwie das Patriarchat wegglitzern wolle oder es in die Luft zu sprengen, um im Krümelregen zu tanzen. Also das wird halt weder der Realpolitik gerecht, noch dem Anspruch, die Verhältnisse revolutionär umzuwälzen. Genau, jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich vorhin vorweggenommen habe und versuche den darum anders zu formulieren. Genau der Punkt, den wir auch schon oft sehr oft hatten in Vorträgen dieser Art zum Beispiel, dass ein recht schnelles Argument kommt, ja, es gibt ja nicht den Queer-Feminismus, sondern im Grunde so viele Feminismen, wie es Feministinnen gibt. Also, wie gesagt, das nehmen wir auch an und da sehen wir ja auch, dass es verschiedene Arten von Queer-Feminismus gibt, verschiedene Aktivismen, verschiedene Theoriezweige. Und auch zwei Materialistinnen sind sich nicht in allen Dingen einig, sondern haben eben unterschiedliche Schwerpunkte und einander widersprechende Analysen. Also Roswitha Scholl verbringt auch ihr Materialistinnenleben damit, andere Materialistinnen zu dissen. Im Grunde. Darum das Thema mit dem feministischen Streiten. Es lohnt sich. Ich erwähne das Argument nochmal, weil eben das genau, es gibt ja nicht den einen Queer-Feminismus und es gibt ja so voll viele Feministinnen, darum auch so viele Feminismen, dass das eben genau diese unreflektierte neoliberale Argumentationsstruktur ist. Halt nur die Einzelnen sehen zu wollen in ihrer Situation, in ihren aktuellen Bedürfnissen und theoretische Ausführungen mit Einzelbeispielen zu kontern. Statt eben so eine Bereitschaft aufzubringen, Prämissen und Voraussetzungen einer Denkrichtung erkennen zu wollen, die ja immer eine gewisse Abstraktionsleistung auch ist. Also dass Queer überhaupt eine Art des Denkens und des Politikmachens ist, die ganz bestimmten Annahmen und Strukturen folgt, die Sabrina ja auf den Punkt gebracht hat, und dass es dazu diskussionswürdige Alternativen gibt, also sorgt dann so regelmäßig für verblüffte Gesichter. Also es scheint eben total selbstverständlich zu sein, dass mit der Vielfalt der real existierenden Frauen, Lesben, Trans und Inter eben so eine Vielfalt der Feminismen einhergeht. Also dass man eben alle, dass man diese Feminismen nebeneinander zu stehen hat, wie man eben die Personen an sich tolerieren muss. Jede kriegt ihre Fahne und sucht sich ihre Nische. Und da, glaube ich, muss man einfach unterscheiden. Die Person muss man tolerieren und nebeneinander stehen lassen. Aber halt nicht die Feminismen. Das ist halt keine theoretische Auseinandersetzung. Und auch keine Form der politischen... das macht keine Form der politischen Zusammenarbeit möglich. Also wird da eben so eine Gleichsetzung vollzogen zwischen geschlechtlicher und sexueller Identität mit politischer Ausrichtung. Also als wären die quasi naturwüchsig miteinander verbunden. Also dem etwas entgegenzusetzen, würde ich in der vielleicht ein bisschen provokanten Formulierung für einen Feminismus im Singular plädieren. Also eben verstanden als ein Streitfeld, ein Tummelfeld, auf dem sich Feministinnen mit unterschiedlichen Erfahrungen und unterschiedlichen politischen Ansichten begegnen können und auf dem sie sich wohl oder übel miteinander auseinandersetzen müssen und die Widersprüche auch punktuell aushalten und ausdiskutieren müssen. Und die inhaltliche Klammer dieses feministischen Arguments muss meiner Meinung nach die politische Identität Frau sein. So, jetzt kommen wir zum Gegenentwurf, dem materialistischen Feminismus. Und ich komme zum ersten Teil, wie kann eben eine gute feministische Identitätspolitik aussehen? Also ich hoffe, das ist jetzt so ein bisschen rausgekommen, dass wir Identitätspolitik als einen unverzichtbaren Teil feministischen Denkens und Handelns verstehen. Aber es eben so verstanden, dass Feminismus wesentlich Identitätspolitik von Frauen ist. Sein Stachel, sein Motor ist die Wut über die Benachteiligung von Frauen auf allen Ebenen der Gesellschaft. Dieser politische Begriff Frau, den wir dabei meinen, schließt eindrücklich Transfrauen mit ein. Denn das Wichtige an der Identitätspolitik ist eben die weibliche Identität. Die Erfahrung als Frau in einer patriarchalen Gesellschaft zu leben und damit jeden verdammten Tag lang klarkommen zu müssen. Das heißt natürlich, können und sollen sich auch Männer, Transmänner, kurzum alle Leute, die sich nicht als Frauen verstehen, feministische Anliegen verfolgen. Aber Feminismus funktioniert unseres Erachtens nur dann, wenn Frauen, die sich aufeinander als Frauen beziehen, im Zentrum der feministischen Kämpfe stehen. Getreu dem Motto von Hertha Nagel-Dotzekal, die schon vor vielen Jahren gesagt hat, es ist nicht ein geteiltes Wesen, das uns eint, sondern ein geteiltes Problem. Und gerade diese Identitätspolitik von Frauen, überhaupt das politische Subjekt Frau, wird im Queerfeminismus eben als überholt und ausgrenzend verurteilt. Er versteht sich vielmehr als ein Feminismus, Zitat, der für mehr ist als die Gleichheit und die Befreiung der Frau. Das ist ein Zitat vom Feministischen Kampftagsbündnis Leipzig aus dem Aufruf von 2016. Also ich habe das mit reingenommen, weil ich es interessant fand, dass die Begriffe Gleichheit und Befreiung der Frau hier nicht nur relativiert werden, wir stehen für mehr als, sondern eben in Anführungszeichen gesetzt werden. Also ich interpretiere das so, dass im Begriff Frau, besonders in dessen universalem Anspruch, der Ausschluss besonders von Transfrauen und Women of Color gewittert wird. Und also Queerfeministen wollen nicht für sich als Frauen kämpfen, zu denen die patriarchale Gesellschaft sie nun einmal gemacht hat, sondern für alle möglichen Marginalisierten. Also sie wollen einen Kampf gegen Unterdrückung ganz allgemein und überhaupt kämpfen. Wobei eben dieser queere Moralismus eine tragende Rolle spielt. Während die theoretische Beschäftigung, mit wem man sich verbündet und wie die einzelnen Diskriminierungsformen jeweils beschaffen sind, eher keine Rolle spielt. Also hier könnte man auch so eine Intersektionalitätskritik dran knüpfen, aber das machen wir an dieser Stelle nicht. Dabei ist es wichtig für eine gelungene feministische Identitätspolitik, dass sie in eine feministische Gesellschaftstheorie eingebunden wird. Also es geht eben um die gesellschaftliche Bedingtheit der Identitätskategorien. Was bedeutet es, zur Frau zu werden und zur Frau gemacht zu werden? Wie funktioniert das? Wie ist das Verhältnis zwischen weiblichem Subjekt und der gesellschaftlichen Objektivität, die wir eben als kapitalistisches Patriarchat verstehen? Wie lässt sich das lesbische Subjekt als das andere zur weiblichen Heterosexualität bestimmen? Oder wie lässt sich der Subjektivierungsprozess von Transfrauen beschreiben? Das sind alles Fragen, die sehr fruchtbar, denke ich, in einem materialistisch-feministischen Ansatz zu klären werden. Aber eben jede für sich verfolgt werden müssen und nicht einfach irgendwie immer schon drin sind oder behauptet werden können. Geeignete theoretische Ansätze dazu sind die kritische Theorie, eine feministisch reflektierte Psychoanalyse, also wie sie zum Beispiel von Jessica Benjamin und Susi Orbach verfolgt werden, und ganz klassisch der feministische Sozialkonstruktivismus, wie ihn Simone de Beauvoir begründet hat. Es ist ja manchmal sympathisch und notwendig, sexistische Kackscheiße zu rufen und drauf loszustürmen, aber wenn hinter solchen Aktionen eben kein theoretisches Verständnis von Patriarchat und Sexismus steht, verkommen sie zu schnell in flammbaren Shitstorms, die dann mit der Verletztheit Einzelner begründet werden und sich mit dem Gegenstand ihrer Kritik nicht auseinandersetzen wollen, also zu einem reinen Affekt handeln. Und hier ist es eben wichtig zu betonen, dass eine sinnvolle feministische Politik auch eben dieses punktuelle Absehen können von der eigenen Identität erfordert. Die Vermittlung eigener Unterdrückungserfahrung mit feministischer Theorie und auch einem theoretischen und lebensweltlichen Abgleich mit anderen feministischen und interessenpolitischen Standorten. Also Feminismus muss sich in einem Spannungsverhältnis von Identitätspolitik und Gesellschaftstheorie bewegen, das überhaupt nicht widerspruchsfrei ist. Ich glaube, das kriegt man nicht hin. Aber ich glaube, das muss grundsätzlich irgendwie bejaht werden, dieses Spannungsverhältnis, beziehungsweise der Pfeil, der nach beiden Seiten nach oben geht. Und es wird halt falsch, wenn Feminismus nach einer Seite hin stillgestellt wird. So, jetzt bringt Sabrina nochmal unseren Anspruch an eine feministische Gesellschaftskritik auf den Punkt. Es geht dann immer nicht weiter. Das ist komisch. Ja, also was denken wir, was so eine feministische Gesellschaftskritik ausmachen muss? Da ist zunächst erstmal der Anspruch des Feminismus, der eben eine Allgemeinheit und eine Allgemeingültigkeit beanspruchen muss. Also dabei darf er natürlich nicht ahistorisch bleiben. Das ist klar, dass er immer die konkreten Entwicklungen, gesellschaftlichen Entwicklungen mit aufnehmen muss. Aber er muss eben diesen Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und dem liegt eben ein Verständnis von einer objektiven Totalität zugrunde, so wie Adorno sie formuliert hat, die es eben zu analysieren gilt. Oder wie Adorno das formuliert, Zitat, das Allgemeine ist so sehr der Fall, dass es nichts durchlässt, was nicht der Fall wäre. So ein materialistischer Feminismus, wie wir ihn vertreten, geht von einer Ein-System-Theorie aus, die eben das kapitalistische Patriarchat als grundlegend ansieht, in dem eben die Frauenunterdrückung ein Kernelement darstellt. Und das ist eben, und wie gesagt, negiert so ein materialistischer Feminismus ja nicht, dass es Unterschiede, Differenzen zwischen Frauen gibt und auch Hierarchien gibt. Aber trotzdem sind das dann eben diese Unterschiede und Differenzen und Hierarchien innerhalb des gleichen negativen Gesamtzusammenhangs. Und dieser Gesamtzusammenhang ist eben die kapitalistische Weltgesellschaft. Und die Analyse dieses Gesamtzusammenhangs verlangt eben auch zeitweise mal ein Absehen von Ungleichheiten und Unterschieden innerhalb einer Genusgruppe. Und von diesen Ungleichheiten und Unterschieden darf dann natürlich aber im politischen Kampf auf keinen Fall abgesehen werden. Ne? Da geht es dann genau darum. Aber für so eine theoretische, analytische Auseinandersetzung, wie ist Gesellschaft beschaffen und warum kommt es zu, gibt es bestimmte Kategorien, ist es eben wichtig oder notwendig, zeitweise abzusehen von Unterschieden. Es ist wichtig, je nach Fragestellung ist eben eine unterschiedliche Perspektive relevant. Und das begreift unseres Erachtens der Dekonstruktivismus oft nicht, dass es eben unterschiedliche Ebenen der Gesellschaftskritik und Analyse eben gibt. So kann ich zum Beispiel das Kopftuch als strukturell als frauenverachtend, frauenunterdrückend analysieren, aber mir steht es nicht zu, einer konkreten Muslima mit Kopftuch zu sagen, du bist nicht emanzipiert und unterdrückt. So, ne? Also das steht mir nicht zu und das meine ich mit den beiden Ebenen. Auf einer strukturellen Ebene kann man sich eben Kopftuch und Burka durchaus anschauen und das als frauenunterdrückend analysieren. es ist notwendig zu schauen, okay, was ist das Einende in den Unterdrückungsmechanismen, das uns eint und auf dieser Grundlage auf die objektiv existierenden gesellschaftlichen Zusammenhänge zu schließen. Und es ist notwendig, hinter dieser Identitätsbildung eben diesen gesellschaftlichen Zwang zu erkennen. Und mit diesem Kollektiv Frau meinen wir eben auch nicht etwas, was biologisch von vornherein ja, so ganz auf natürliche Weise vorhanden ist, sondern wir würden es eben auch mit Jutta Sommerbauer so formulieren: Dieses Wir ist ein im gesellschaftlichen Prozess entstandener Zusammenschluss, der auf seine Abschaffung hofft. Und dass es eben dieses Kollektiv gibt, heißt, wie gesagt, nicht, dass alle wirklich gleich sein müssen innerhalb dieses Kollektivs. Natürlich gibt es Unterschiede und Differenzen innerhalb des Kollektivs. Aber es ist eben wichtig, wie Roswitha Scholz das sagt, die Differenzen zu sehen, ohne in der Empirie zu ertrinken und den Großbegriff zu verwerfen. Oh, ja. Ja. So, das war eigentlich schon fast das Schlusswort, oder eigentlich war es das, weil jetzt diese Schlussbetrachtung führt noch mal ein bisschen in eine andere Richtung und ich hoffe, dass das nicht zu verwirrend ist. Also, genau, ich sage noch ein paar Worte über Queerfeminismus und den rechten Backlash. Also wir machen das ja schon eine ganze Weile, unsere Queerkritik, seit ungefähr 10 Jahren. Und in den letzten, also vor allem in den letzten 1-2 Jahren hat sich da irgendwie was verschoben. Also lange war es halt eher so, dass es halt eine total randständige Position war, also so aus einer feministischen Perspektive queer zu kritisieren. Und in den letzten 1-2 Jahren gibt es da so ein erhöhtes Interesse daran, oder es scheint mir, dass es bei vielen irgendwie präsenter wird, dass es noch andere Arten von Feminismus gibt, oder von mehreren Seiten ist mir auch zu Ohren gekommen, dass sich da auseinandergesetzt wird, was ist Queerfeminismus, was ist materialistischer Feminismus, was halten wir von beiden, wie können wir das zusammenbringen oder das eine verurteilen oder wie verhalten wir uns dazu, also es überhaupt so ein Bewusstsein wieder aufkommt, dass es noch was anderes gibt. Und das war eben lange überhaupt nicht so. Also in der gesamten Linken hatte sich seit den 90ern eben so eine intersektionale und postkoloniale Theoriebildung durchgesetzt. Eben im Queerfeminismus hatte sie sich eben in Form des Queerfeminismus durchgesetzt, der eben seither als aktueller und zeitgemäßer Feminismus galt. Und es wurde schon wenig hinterfragt. Was mich dabei immer erstaunt hat, war auch so diese erstaunliche Machtlosigkeit der älteren feministischen Generation, also so den Veteraninnen der zweiten Frauenbewegung, die diesen Paradigmenwechsel seit den 90ern irgendwie nicht wirksam kritisieren konnten oder wollten, ihn zum Teil übernommen haben und dabei große Teile des eigenen, meist marxistisch geprägten Schaffens über Bord geworfen haben. Und viele sind eben auch verstummt, also waren halt müde und sahen keinen Weg, ihre Erfahrungen und Positionen in Stellung zu bringen. Und das hat sich jetzt geändert und das hat, glaube ich, einfach mit dem rechten antifeministischen Backlash zu tun, der seit einigen Jahren um sich greift und ja total offen frauenfeindlich agiert. Also besonders beeindruckend fand ich da, dass es in jüngster Zeit Massenbewegungen von Frauen auf breiter Ebene gegeben hat, also durch riesige Frauendemos, zum Beispiel in Polen, in Argentinien, die 2016 waren, und auch der Women's March, der sich ja jetzt zum ersten Mal, gärt. Und man hört ja auch, dass in den Aufständen im Iran auch feministische Kräfte zahlreich vertreten sind und es eben auch viel um Frauenrechte geht. Also thematisch waren diese großen Frauendemos fokussiert auf Themen wie Frauenmorde, das Recht auf Abtreibung und eben der Women's March, das eben mit Trump halt so ein ausgewiesener Sexist eben zum Präsidenten gewählt worden war. Also ich fand es bemerkenswert, dass es diesen vielen 10.000, ja 100.000 Frauen, die da auf die Straße gingen und größtenteils wohl keine eingeschwollenen Feministinnen waren, irgendwie dann doch ganz klar war, dass es hier um basale Frauenrechte ging. Also sehr viele Frauen erkannten, also ob sie schwarz oder weiß waren oder Latinas, ob sie Heteras oder Lesben waren, Hausfrauen, Angestellte, Studentinnen, prekär Beschäftigte, auch Schülerinnen, all diese verschiedenen Frauen erkannten, dass es ihre Situation als Frauen fundamental angreift, dass Trump an die Macht kommt. Und mit diesen neuen gesellschaftlichen Entwicklungen korrespondiert nun eine neue innerfeministische Debatte um Tauglichkeit und Untauglichkeit von Queer. Also in der deutschsprachigen Debatte wurde sie vielleicht am sichtbarsten in den Reaktionen auf das queerkritische Buch Beißreflexe, das ja mit großem Enthusiasmus und mit großer Empörung rezipiert wurde. Es ist erkennbar auch am Wiederaufleben der Dyke Marches am Vorabend des CSD, dass halt viele Lesben erkennen, dass sie im queeren Kampf aller sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten irgendwie doch wieder untergegangen sind. Und zwar, weil eben Frauenunterdrückung nicht ausreichend thematisiert wurde. Diese besondere Lage von Lesben als eben Frauen und als Homosexuellen. Also vereinzelt geht es dann in die Richtung, wie neulich hat eine norwegische Lesbengruppe, die Lesbisk Bevegelse, ihren Austritt aus allen LGBT-Strukturen verkündet und ihre Zugehörigkeit zur Frauenbewegung betont. Also dass sie eben stärker diesen Bezug von Frauen aufeinander suchen, statt den Bezug von unter dem Label Queer aufeinander. Im Ganzen ist es eine total spannende und sinnvolle Sache, glaube ich, also diesen feministischen und lesbischen Separatismus wieder zu diskutieren. Also zeitweise ist es einfach eine total gute Sache, um sich auf eigene Forderungen zu besinnen, ehe man dann wieder überlegt, wie man Bündnispolitik machen kann. Im Zuge dieser Debatte melden sich zunehmend Radikalfeministinnen zu Wort, also als Eigenbezeichnung, nämlich Feministinnen, die wieder stärker hervorheben wollen, dass es darum geht, im Patriarchat gegen Frauenunterdrückung zu kämpfen. Die radikalfeministische Kritik am Queerfeminismus lässt sich in einem Bild ganz gut ausdrücken. Dass ich da mal, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das bei den Störnfrieders gefunden habe. Ja, genau, also ihr seht das halt, dieses kleine Mädchen mit diesem Spruch, the future is female, mit gereckter Hand. Also es ist recht gut als Produkt mit so queer-feministischem Hintergrund zu erkennen, weil das Wort Female eben so in Sperrstellung mit also wirklich exorbitant vielen Sternchen hier gedruckt ist, um eben zu betonen, dass Female hat halt nicht nur was mit Muschi zu tun oder mit Sozialisation, sondern Female ist halt total auslegbar und es können sich halt total viele Leute darunter verstehen. Und das ist aber das Label, unter dem wir zusammenkommen sollen. Und dazu reicht das kleine POC-Kind, die Arbeiterfaust, wenn auch die falsche Seite sehe ich gerade. Oh, das ist Spiegel. Genau, und da jedenfalls ist die radikal-feministische Intervention, dieser Aufkleber, den Sabrina dann nochmal vergrößert hat, der das Ganze kritisiert und eben schreibt, Frau sein ist eine biologische und soziale Realität, keine Identität, kein Gefühl, keine Ästhetik. Eben unter diesem alten Frauenzeichen eben auch nochmal die Faust, also die ist auf beiden Seiten. Das fand ich sehr aussagekräftig, eben dieses... dass der radikalfeministische Einwand besteht, Frau sein wieder als biologische und soziale Kategorie zu betrachten, statt eben statt als eine von vielen geschlechtlichen Identitätsmöglichkeiten. Und das Ziel ist hier, ehemalige feministische Selbstverständlichkeiten zurückzuerobern. Zum Beispiel eine Kritik von Prostitution, einen positiven Bezug auf weibliche Körperlichkeit. Also besonders auf Vulven und Menstruation. Also was so damit verbunden ist, dass genau dieser positive Bezug auf eben das Menstruieren zum Beispiel von Teilen des queeren Transaktivismus scharf angegriffen wird, weil eben nicht alle Frauen menstruieren. Das ist eine interessante Entwicklung, finde ich, dieser wieder aufkommende Radikalfeminismus, mit dem wir uns kritisch auseinandersetzen müssen. Darum möchte ich jetzt am Schluss nochmal kurz drauf eingehen. Aber vor allem eben unsere eigene queerkritische Position zu schärfen. Also auffällig an der radikal-feministischen Kritik ist eben der Rekurs auf Biologie, also auf eine weibliche Geschlechtsnatur, die im Queerfeminismus gar nicht mehr vorkommt. Also es ist eben auch eine Reaktion darauf, dass es im Queerfeminismus kein Reden über weibliche Geschlechtsnatur gibt, das eben nicht als diskriminierend verurteilt wird, sondern immer gleich als Machtdiskurs dekonstruiert werden soll. Radikalfeministinnen wollen nun darüber reden, dass Vulva mit Frausein und Penis mit Mannsein verbunden ist Und weil wir im Patriarchat leben, ist ein Penis eben gegen Frauen ein gerichtetes Herrschaftsinstrument und Männer sind potenzielle Täter. Also es gilt hier quasi das klassische Verständnis des feministischen Sozialkonstruktivismus, dass Geschlecht biologisch wie auch sozial bedingt ist. Biologisch der Penis bzw. die Vulva, sozial das Patriarchat. Das findet seine Grenzen recht schnell an der aktuellen Gretchenfrage des Feminismus. Wie hältst du es mit Trans? Also es zeigt sich eben recht plakativ an einem Artikel der Störenfrieders, also eines radikal-feministischen Blogs, der, finde ich, auch viele gute Sachen schreibt. Und dieser Artikel ist überschrieben mit, warum ich keine Schwänze auf Frauentoiletten haben will. Und damit wird eben argumentiert, Penisse, egal wem sie gehören, repräsentieren patriarchale Gewalt. Also auch Penisse von Transfrauen, die ja als Männer aufgewachsen sind. Und ich glaube, das ist halt ein biologistischer und sozialisationstheoretischer Kurzschluss. Also ich denke, es ist wichtig, über die Differenzen zwischen Cis- und Transfrauen zu sprechen, hinsichtlich Körpererleben, Sozialisationserfahrungen, Diskriminierungserfahrungen. Das sind einfach Differenzen, die es da gibt. Aber eben nicht mit dem Resultat oder mit dem Ziel, Transfrauen das Frausein streitig zu machen. Also gerade am Kampf von Transfrauen sieht man ja sehr deutlich, dass Geschlecht eine Identität ist, ein Gefühl, das für die Individuen total viel bedeutet, auf das sie überlebensnotwendig angewiesen sind in dieser Gesellschaft. Also die Störenfrieders haben halt nicht den subjekttheoretischen Überbau, dass Geschlecht ein wesentliches Strukturmoment der kapitalistisch-patriarchalen Gesellschaft ist, das in alle Individuen durchzieht, aber dass eben niemand im Mann oder Frau sein aufgeht, beziehungsweise die biologisch festgestellte und sozial verordnete Weiblichkeit kann sich eben in verschiedenen Geschlechtsidentitäten ausprägen, unter anderem eben auch in der Transidentität. Und wichtiger ist eigentlich noch, dass hier die Perspektive fehlt, dass Individuen sich zum Patriarchat in ein aufgeklärtes Verhältnis setzen können. Also Männer werden nicht zum Täter, einfach weil sie einen Penis haben und deswegen zum Mann sozialisiert wurden, sondern sie werden zum Täter, wenn sie die damit verbundenen Machtverhältnisse nicht reflektieren oder die ausnutzen. Also nur so, denke ich, macht es Sinn, von Biologie zu sprechen, über diese Vermittlung. Also Materialismus bedeutet für uns auch, dass die Vergesellschaftung von Biologie ein ganz wesentlicher Faktor des Frauseins ist, worüber Weiblichkeit gesellschaftlich hergestellt wird. Also es gibt eben viele Faktoren, also die Frausein wesentlich ausmachen, also neben der Biologie eben die Bedrohung von sexueller Gewalt, das Verwiesensein auf den reproduktiven Bereich oder auch die strukturelle Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt. Die patriarchale Gesellschaft begründet diese Diskriminierung mit der sexuellen Verfügbarkeit bzw. der Gebärfähigkeit von Frauen. Diese Frauenunterdrückung funktioniert nun aber auch bei Frauen, die keine Vulva haben oder die nicht gebären können oder wollen. Also sympathisch an Radikalfeministinnen ist erstmal, dass sie überhaupt wieder frauenfeindliche Strukturen denken wollen, statt sich ihren Identitätenvielfalt zu verlieren. Also dass sie halt wieder eine schlagkräftige Patriarchatskritik auf die Beine stellen wollen. Also man darf aber hier nicht den Fehler machen, die Differenzen zwischen Frauen, die dann in den letzten 25 Jahren eine zu große Rolle gespielt haben, wieder einzuebnen. Also man kann nicht so tun, als hätte es die dekonstruktivistische und die queerfeministische Kritik an der zweiten Frauenbewegung nicht gegeben. Also sind eben einfach über 25 Jahre jetzt. Und die zweite Frauenbewegung ist halt Anfang der 90er tot. Also man kann sie nicht in der alten Form wiedererwecken und als Gespenst rumlaufen lassen. Das wäre für die Diskussion. Genau, also in der queeren Kritik drücken sich gesellschaftliche Zustände aus, wie die reale Vervielfältigung der Lebensrealität von Frauen, eine zunehmend wichtigere, globalisierte Perspektive oder auch einfach, dass unsere neoliberale Gesellschaft einfach wahnsinnig identitär verfasst ist. Und diese Punkte müssen in der Analyse wieder auftauchen. Also man kann halt nicht einfach sagen, Geschlecht ist keine Identität, keine Ästhetik. Also es stimmt einfach nicht. Es ist keine richtige Analyse. Und wenn die queere Antwort unzureichend ist, müssen eben bessere feministische Antworten gefunden werden. Und es läuft meiner Meinung nach darauf hinaus, dass es eine Rehabilitierung des politischen Subjekts Frau braucht, die eben die strukturelle Unterdrückung bestreitet, aber die Struktur mit den Differenzen zwischen Frauen vermitteln kann. So, und die abschließende Frage wäre dann, wie unter den Vorzeichen des gesellschaftlichen Backlash überhaupt feministische Solidarität und Zusammenarbeit funktionieren kann. Danke erstmal.